Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal ganz spontan entschlossen, eine neue Folge aufzunehmen. Ja, es ist einfach schon recht lange her, dass ich das letzte Mal hier was veröffentlicht habe auf meinem Podcast. Und jetzt habe ich schon seit Tagen, denke ich immer dran, ja, ich möchte eigentlich schon mal wieder, es ist irgendwie, klar, ich habe letzte Woche erst einen Podcast mit der Jeanette aufgenommen, unseren gemeinsamen Podcast, den Freischnauze-Podcast, aber dennoch ist doch was anderes, wenn ich mal selber wieder was aufnehme und ich möchte natürlich auch meinen eigenen Podcast hier am Leben erhalten und auch weiterhin in regelmäßigeren Abständen wie bisher wieder aufnehmen und produzieren. Dazu brauche ich natürlich auch irgendwelche Themen, die euch natürlich interessieren, weil ansonsten, ich möchte nicht nur irgendwelche Monologe halten, sondern ich möchte natürlich euch irgendwo ein bisschen unterhalten. Ich möchte euch natürlich auch ein bisschen was mitgeben, was euch interessiert aus meinem Leben, aus dem Umfeld, aus irgendwelchen Themen, die ich vielleicht ein bisschen Spezialistin bin oder irgendwas. Von daher lebt natürlich mein Podcast auch von Rückmeldungen von euch, das ist ganz klar. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn irgendwelche Kommentare oder Mails oder sonst irgendwas kommt. Ja, ich weiß, mein Podcast ist relativ schwierig. Kenne ich ja selber. Ich kommentiere leider auch viel zu selten, wenn ich Podcasts höre, weil einfach der zeitliche Rahmen und so, also möchte es nicht ausführen. Hatte ich ja in meinem Podcast und jeder, der Podcasts hört, weiß, wie das funktioniert. Ja, jedenfalls habe ich aber dennoch ein paar Themen, die ich euch vielleicht doch vermitteln kann, die vielleicht doch auch interessant sind. Und wenn es euch bloß ein bisschen darum geht, euch ja zu unterhalten, ihr bei der Autobahnfahrt irgendwie ein bisschen ein Hintergrundgeräusch haben wollt, eine nette Stimme vielleicht oder je nachdem. Jedenfalls habe ich, wie gesagt, ein paar neue Themen und zwar, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, die letzte Folge meines Podcasts habe ich euch erzählt, dass ich beim Barcamp Bodensee war und heute habe ich mich zu einem neuen Barcamp oder einem anderen Barcamp angemeldet. Und zwar das Barcamp Stuttgart, das vom 20. bis zum 21. September geht, hat heute die Anmeldephase begonnen und ich habe mich heute Nachmittag oder heute Abend dort angemeldet. Es sind also noch relativ viele Plätze frei. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich dort anmelden können. Ich vermute mal so um die 300 Personen, denke ich mal. Und als ich mich angemeldet hatte, waren schon, glaube ich, 80 oder 90 schon Plätze weg. Aber es waren noch über 200 Plätze frei. Also es ist noch relativ viel Luft, falls ihr dorthin gehen wollt, euch mal ein Barcamp anschauen wollt. Das ganze Barcamp kostet 30 Euro, also für mich jetzt 30 Euro, da ich schon am Freitagabend dorthin gehen werde. Freitagabend ist so ein erstes Willkommen, erstes Kennenlernen, aber ohne irgendwelche Vorträge oder sowas. Vorträge gehen erst dann am Samstag los, sind am Samstag und am Sonntag. Wie gesagt, kostet, so wie ich das gesehen habe, pro Tag 10 Euro. Also wenn ihr nur Samstag und Sonntag da sein wollt, zahlt ihr halt plus 20 Euro. Ja, also ich werde da jedenfalls am Freitag, den 19. September, da in Stuttgart sein. Und ja, ich muss mir jetzt noch irgendwie ein Hotel suchen. Da habe ich mich schon ein bisschen umgehört bei anderen Bekannten, die ich jetzt vom letzten Barcamp und vom Ironblogger-Treffen her kenne, die sich da ein bisschen besser auskennen, so in Stuttgart oder in Stuttgarter Gegend, wo man denn in Stuttgart günstig und auch gut übernachten kann. Und da wurden mir jetzt ein paar Hotels genannt. Leider ist das eine Hotel, was mir genannt wurde, mit dem Einzelzimmer schon ausgebucht an dem Wochenende. Ja, aber ein anderes Hotel, das scheint noch offen zu sein. Zumindest war es das heute Nachmittag noch. Ich habe jetzt noch nicht gebucht. Das werde ich jetzt, glaube ich, vielleicht noch machen, bevor ich nachher dann auch gleich ins Bett gehen werde. Weil es ist nämlich schon wieder 5 nach 11, also 5 nach 23 Uhr. 23:05 Uhr ist es. Und es wird langsam Zeit für mich, mal wieder ins Bett zu gehen. Aber dennoch, ich habe gedacht, das muss jetzt heute noch sein. Sonst habe ich morgen wieder ein schlechtes Gefühl. Und so nach dem Motto, wolltest du doch und hast doch wieder nicht. Und was sollst du mir eigentlich erzählen? Ja, das Barcamp, da bin ich also echt sehr gespannt drauf. weil das ist dann doch ein bisschen größeres Barcamp als ja, hier in Friedrichshafen. Sieht man schon daran, dass also innerhalb von einem halben Tag praktisch gleich sich so viel angemeldet haben, wie in Friedrichshafen überhaupt Teilnehmerinnen und Teilnehmer da waren. Da bin ich dann doch mal sehr gespannt, wie das abläuft, das große, so ein großes Barcamp. Klar, ich kenne natürlich Republika, das ist natürlich kein Vergleich, vermute ich mal. Das sind immerhin, waren das letzte Mal 6.000 Leute. Aber man kann da natürlich auch, ja, wisst ihr ja, jeder, der schon mal bei der Republika war, weiß, dass man dort auch sich einbringen kann. Man kann da ja auch Vorträge, also einen Vortrag halten. Aber allerdings läuft es halt eben nicht so spontan wie auf dem Barcamp, wo man sich im Prinzip morgens irgendwie in der Aula oder im großen Raum trifft. Jeder, der was vortragen möchte, stellt sich hin, stellt sein Thema vor, das Plenum stimmt ab und ja, dann geht's los. So einfach ist leider nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich vermute mal. Ja, jedenfalls sind das so, das ist das eine Vorhaben, was ich jetzt habe. Klar, das andere Thema, was dann jetzt Ende August kommt, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ist das Podstock Festival oder Podstock. Ich bringe immer die ganzen Kanäle irgendwie ein bisschen durcheinander. Nee, das Podcast Festival in der Nähe von Wolfsburg, wo ich ja mit der Jeanette, also meiner Co-Moderatorin oder Co-Podcasterin beim Freischnauze-Podcast nach Wolfsburg hochfahren werde. Und da bin ich natürlich schon mal sehr gespannt, wie das werden wird. Da ist wieder klar, das ist noch ein bisschen ein kleinerer Rahmen, glaube ich. Aber das ist halt auch wieder ein anderes Thema auch. Eben, das ist jetzt nicht so frei, sondern es halt geht über Podcasting. Da bin ich mal auch sehr gespannt, wen ich da kennenlernen werde, wen ich da treffen werde. Immerhin kenne ich jetzt relativ wenige Podcaster. Da war ich schon echt froh, dass ich jetzt mal bei dem Barcamp Bodensee eine Podcasterin getroffen habe. Und zwar eine der Macherin des Conscience Podcasts, eines Wissenschaftspodcasts, der aus, die Macherinnen kommen aus Konstanz, deswegen Con und Science, also Konstanzer Wissenschaftspodcast auf gut Deutsch. Ja, habe ich jetzt auch schon mal angehört und war jetzt auch sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. So Wissenschaftspodcast habe ich gesehen, gibt es auch eine ganze Menge. Interessiert mich durchaus auch. Ich bin ja durchaus auch wissenschaftsbegeistert, aber halt doch eher auf einem Niveau, das jetzt nicht ganz so abgehoben ist. Also wenn dann mit irgendwelchen Gleichungen, Formeln oder sonst irgendwas um die Ohren geworfen wird oder das ist jetzt nicht ganz so meins. Das hat mir im Studium gereicht. Und ich war froh, wo ich dann damals im Studium auch meinen Mathe-Schein bekommen habe, dass ich da also mein Diplom machen konnte, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wissenschaft ist halt doch teilweise schwer, sagen wir so rüberzubringen, glaube ich, dass man es auch für Normalsterbliche versteht. Egal, ich merke schon, ich schweife ab. Ja, was ich natürlich auch vorhabe, ist jetzt, ich möchte mal wieder ein YouTube-Video aufnehmen. Da fehlt mir jetzt auch wieder ein Thema. Wenn mir nichts einfällt, werde ich entweder einen Tag machen. Ich suche mal halt irgendwie einen Tag raus und mache irgendwie einen Tag. Das ist immer ganz nett. Braucht man sich nicht groß Gedanken machen über Themen. Man hat irgendwo, was weiß ich, irgendwelche Fragen, die man halt einfach beantwortet und dann über die Fragen sozusagen ins Quasseln kommt. So ähnlich wie jetzt hier, bloß dass da halt keine Fragen da sind. Ja, was kommt dann? Ja, doch, ich werde natürlich durchaus am Wochenende ein YouTube-Video aufnehmen, weil ich es nicht auf meinem privaten YouTube-Kanal Michaelas Welt, sondern auf dem Gemeinschaftskanal mit der Fahrer, und zwar auf Menschen dieser Erde. Wenn alles klappt, werden wir am Samstag eine Interviewpartnerin haben. Wir werden dazu hier ins schwäbische Hinterland fahren. Ich hoffe, das ist noch Schwaben. Ich verquatsche mich jetzt gerade nicht. Ich möchte noch nicht so viel verraten. Aber jedenfalls haben wir eine Interviewpartnerin, eine junge transidente Frau, die Farah und ich, wie gesagt, im schwäbischen Hinterland vorausgesetzt, wie gesagt, es ist Schwaben, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, treffen und werden wir ein Interview führen. Gleichzeitig ist natürlich am Samstagabend auch noch der Transgender Euregio-Treff, also der Stammtisch, den ich ja mitorganisiere. Und von daher haben wir da ein bisschen einen harten zeitlichen Rahmen. Also ich muss ein bisschen durch die Gegend fahren, das Interview machen, dann wieder durch die Gegend fahren und abends um 7 dann wieder in Markdorf sein. Und ich hoffe, dass das alles klappt, dass wir schönes Wetter haben, dass wir eine schöne Gegend haben, dass das Interview gut funktioniert, dass das reibungslos funktioniert, dass die Technik funktioniert und, und. Also gibt immer so viele Unwägbarkeiten. Und ich muss dann noch ein bisschen dann morgen noch ein bisschen vorbereiten, Akkus aufladen und ihr wisst vielleicht so, oder könnt ihr euch vorstellen, was man da alles dran denken muss. Das ganze Zeug dann am Samstag mitnehmen, Stativ mit einladen und Mikrofon und darauf achten, dass Mikrofon auch Strom hat und Ersatzbatterien und keine Ahnung was. Also ist eine ganze Menge, was man da so mitnehmen muss. Auch wenn man nur ein kleines YouTube-Video macht, ist das Equipment dann doch relativ viel. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich das Podcasten sehr mag, weil man braucht nicht sehr viel. Es ist einfach, man setzt sich im Prinzip vor das Mikrofon. Im Augenblick benutze ich mal wieder mein Zoom H2 Handy-Recorder und quassel einfach drauf los. Ich muss nicht so viel irgendwie aufbauen, ich muss nicht ums Licht achten, ich muss nicht geschminkt sein und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die ich sehr, sehr angenehm finde. Aber natürlich wisst ihr schon auch, oder könnt ihr euch vorstellen, hat YouTube eine größere Verbreitung wie Podcasts. Wenn euch Podcasting darüber hinaus interessiert und ihr nicht schon alte Hasen seid, ich habe auf YouTube die letzte Session aufgenommen, wo ich beim Barcamp Bodensee gegeben habe, und zwar übers Podcasting. Habe da versucht zu erklären, was Podcasting ist. Und darum, einer der Punkte ist auch, dass halt Podcasting eben ein Nischenmedium ist. Diese These des Nischendaseins habe ich von Tim Pritlove übernommen aus einer seiner Vorträge, die er auf der Republika gehalten hat. Alles auf YouTube zu sehen, alles noch online. Wen es interessiert, schaut einfach mal, guckt auf den Kanal von der Republika und sucht nach Tim Pritlove. Da findet ihr mehrere Vorträge, hat glaube ich, fast jedes Jahr irgendwie einen Vortrag über Podcasting gehalten. Und in einem der letzten seiner Sessions hat er auch irgendwas über Nische erzählt. Und das ist, finde ich, irgendwo hat was, ein Podcast ist doch irgendwo sehr, sehr nischenbehaftet. Was auch natürlich seine Vorteile hat. Also man kann eben halt auch machen, was man möchte, mehr oder weniger. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn es ein bisschen mehr verbreitet wäre. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ihr seht oder hört vielleicht, ich bin jetzt da gerade nicht ganz so, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr spontan, mein Vortrag hier oder meine Aufnahme. Mehr dazu, wie gesagt, in den entsprechenden Videos. Immerhin ist es jetzt schon 10:45 und es wird einfach langsam Zeit für mich, glaube ich, jetzt dann doch mal ins Bett zu gehen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier einen Break machen oder unterbrechen oder aufhören. Wünsche euch allen einen schönen Abend, morgen oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach meinen Podcast hier bei iTunes mit fünf Sternen bewerten werdet. Jetzt komme ich dann ins Straucheln. Mit 5 Sterne bewerten werden. Ach, ist das schwierig. Bewerten würdet, genau. Und wenn ihr dann einfach mir ein paar Kommentare hinterlassen würdet. Das, wie gesagt, ich bin immer froh, wenn ich irgendwelche Themen habe, die euch interessieren. Was interessiert euch? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, das ist eine Frage an euch. Schreibt das in die Kommentare rein, entweder bei Audioboo oder bei in meinem Blog. Und schreibt mir das auf Twitter, Facebook oder Google+. Egal wo. Es gibt da genügend Kanäle. Ich versuche das dann zusammenzufassen und dann beim nächsten Mal euch darauf zu beantworten. Ja, okay. Das wäre es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.